الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit sei auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Liebe Geschwister, ich möchte euch zusammenfassen, was aus der ersten Predigt hervorgegangen ist, was ich in der ersten Predigt gesagt habe. Liebe Geschwister, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam wurde einst gefragt nach zwei Frauen. Die eine der beiden Frauen ist eine Frau, die ihre Pflichten erfüllt und darüber hinaus nicht nur betet, sondern es heißt, o Gesandter Allahs, die Frau so und so betet nachts, also freiwillig, fastet tagsüber, also freiwillig zusätzlich zu den Pflichten, und sie macht viele gute Taten und sie spendet auch. Aber gleichzeitig kränkt sie ihre Nachbarn durch ihre Aussagen. Daraufhin sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam, nichts Gutes steckt in ihr, sie gehört zu den Höllenbewohnern. Daraufhin sagte man zu ihm, o Gesandte Allahs, aber die andere Frau, sie betet ihre Pflichtgebete nur. Und sie pflichtet und sie fasst, und sie spendet nur Sachen, die nicht der Rede wert sind. Also sie macht gerade mal ihre Pflicht. Aber sie kränkt niemanden. Daraufhin sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, sie gehört zu den Paradiesbewohnern. Lieber Bruder, liebe Schwester, als würde der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns mitteilen wollen, was bringt das Gebet und das Fasten und das Spenden, wenn es nicht das Ziel erreicht, was es erreichen soll, das Ziel, das für das Gebet geschrieben ist. Das Ziel für das Gebet ist die Läuterung. Und die Zakat wurde nur im arabischen Zakat genannt, weil das natürlich eine Form der Reinigung ist. Zakat bedeutet unter anderem Reinigung. Und deswegen, liebe Geschwister, wenn eine Person diese guten Taten macht, auch wenn sie viel sind, aber gleichzeitig kann sie ihre Zunge nicht zurückhalten, hat ihre Zunge nicht unter Kontrolle und kränkt die anderen Menschen, die anderen Muslime, dann ist das natürlich eine Katastrophe. Dann ist es quasi so, als hätte sein Gebet, als wäre sein Gebet gar nicht gültig gewesen. Allah weiß, wessen Gebet angenommen wird und wessen Gebet nicht angenommen wird. Aber ein Gebet, dessen Resultate man nicht sehen kann im Umgang mit den anderen Menschen, da muss man sich selbst fragen, ob dieses Gebet irgendetwas gebracht hat oder ob man sich einfach nur rauf und runter bewegt hat. Liebe Geschwister, aus diesem Hadith lernen wir eine sehr wichtige Regel, und zwar, dass wenn es darauf ankommt, wenn es mal wirklich darauf ankommt, ihr habt gesehen, die beiden Frauen, beide haben ihre Pflichten erledigt, beide haben gebetet, gefastet, aber die eine macht ein bisschen mehr und ein paar Sünden dazu und die andere macht weder die Sünden noch diese freiwilligen guten Taten. Daraus haben die Gelehrten entnommen, dass wenn man seine Pflichten erfüllt, ist es besser darüber hinaus, wenn es darauf ankommt, dass man Sünden uns aus dem Weg geht, als dass man Sünden macht und gleichzeitig auch freiwillig viel Gutes macht. Mit anderen Worten, arbeite lieber an dir selbst, konzentriere dich ein bisschen auf deinen eigenen Charakter, auf deinen eigenen Umgang mit den anderen Menschen, ist besser für dich, als zwei Raka'at für Allah freiwillig zu verrichten. Also wenn du es schaffen kannst, an einem Tag dich dazu zu bringen, dich dazu zu erziehen, nichts Schlechtes zu sagen, niemandem anderes was anzutun, dann ist es für dich besser, als ein paar freiwillige gute Taten zu machen. Und der Beweis dafür, oder logisch gesehen, warum das auch wirklich wertvoller ist, weil es fällt uns allen auch schwieriger. Uns allen fällt es schwerer. Wir alle, für uns ist es einfach, unser Tarawih-Gebet zu verrichten oder ab und zu etwas zu spenden oder eine freiwillige Umrah oder Hajj zu machen, weil das befriedigt unsere Nafs. Das ist kein Problem. Aber uns zurückzuhalten ist anstrengender, weil es von dauerhafter Natur ist. Liebe Geschwister, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, eine Frau wurde einmal bestraft aufgrund einer Katze. Aufgrund einer Katze. Sie hat sie nämlich bei sich zu Hause eingesperrt, bis die Katze gestorben ist, aus Hunger. Sie ist also verhungert. Daraufhin ist sie ins Höllenfeuer gegangen, so sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Dann fragte man ihn, ja wieso, oder besser gesagt, was wurde zu der Frau, er sagte, zur Frau wurde dann gesagt, als Begründung, weder hast du der Katze zu essen gegeben, noch zu trinken gegeben, als du sie eingesperrt hattest. Noch hast du sie frei rumlaufen lassen, sodass sie von den, vom Ungeziefer hätte fressen können. Dieser Hadith bei Bukhari, bei Muslim. Und der Sinn, warum ich den Hadith erwähnt habe, liebe Geschwister, übrigens hat der Prophet diesen Hadith, dieses Ereignis mit eigenen Augen gesehen, nämlich in der Nacht, in der Himmelsreise, bei Laylat al-Isra wal-Mi'raj. Der Prophet hat diese Frau gesehen und die Katze hat nämlich in ihrem Gesicht, hat nämlich das Gesicht der Frau zerkratzt. Und da fragt der Prophet s.a.w. Jibril, was ist mit dieser Frau? Und da hat er ihr diese Sache mitgeteilt. Diese Sache, liebe Geschwister, es geht hier um eine Katze. Es geht hier um ein Tier. Was denkst du, wie es ist, wenn man einen Muslim kränkt? Oder einen Menschen allgemein kränkt, aber erst recht noch einen gläubigen Menschen kränkt, liebe Geschwister. Allah sagt im Koran Karim, sinngemäß übersetzt, und diejenigen, die die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen kränken, obwohl sie nichts getan haben, sie haben auf sich Verleumdung, Buhtan und eine deutliche Sünde geladen. Damit du weißt, diese Aussage Allahs, Verleumdung, deutliche Sünde, das Ende bedeutet, denkst du, das ist so schlimm wie bei einer Katze oder schlimmer als eine Katze? Deswegen, liebe Geschwister, anderen Geschwistern etwas anzutun, sie zu kränken, mit einem Blick und erst recht, wenn es auch noch mit einer verletzenden Aussage ist und erst recht natürlich, wenn es noch schlimmer ist als das, lieber Geschwister, das ist eine Katastrophe. Deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der Starke ist nicht derjenige, der jemand anderes umhauen kann, sondern der Starke ist derjenige, der sich im Zorn unter Kontrolle hat. Und viele Brüder, wenn du sie merkst, wenn sie sauer werden, wenn sie gekränkt werden, sie spielen den Beleidigten und sie wollen mit niemandem reden oder sie, ich weiß nicht, auf jeden Fall, sie haben sich nicht unter Kontrolle, obwohl der Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, dass das die wirkliche Stärke eigentlich ist und nicht, dass man ein Wort zurückspricht oder dass man eben seine Hände benutzt oder ähnliches. Liebe Geschwister, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns in zahlreichen Hadithen davor gewarnt, andere zu kränken und andere zu beleidigen und anderen etwas anzutun. Und Umar radiallahu ta'ala anhu sagte einmal, als er am Predigen war, sagte er, lasst euch nicht von dem Gedröhne eines Menschen beeinflussen. Lasst euch nicht vom Aufsehen eines, vom Gedröhne eines Mannes beeindrucken, sagt er, beeindrucken. Das heißt also, wenn einer besonders viel reden kann oder besonders viel betet oder irgendwas Besonderes macht, was man äußerlich sehen kann, er sagte, wirkliches Mannsein, das ein richtiger Mann ist derjenige, der das Anvertraute gut aushändigt und sich vor der und nicht die Würde von anderen Menschen verletzt. Naam, liebe Geschwister, das ist wahre Männlichkeit in diesem Sinne. Das ist wahre Tapferkeit, das ist wahre Vollkommenheit für einen Menschen. Und es gibt verschiedene Arten, wie man andere Menschen kränkt. Es gehört auch zum Kränken dazu, dass du deinen Bruder unterbrichst beim Reden. Er erzählt dir was, er will dir was sagen. Du gibst ihm nicht die Chance, dass er ausredet. Es gibt einen Imam von Ahle Sunnah, der heißt Sufyan al-Thawri, rahimahullah ta'ala. Dieser Imam sagte, manchmal passiert, er war ein Gelehrter, ein Hadith-Gelehrter, ein Faqih, er sagte, manchmal passiert es, dass jemand zu mir kommt und erzählt mir einen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ein kleines Kind, ein junger Mann, ein neuer Student kommt zu diesem Imam und will ihm etwas erzählen, weil er denkt, der Imam kennt das nicht. Und er erzählt ihm einen Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, manchmal passiert es, dass jemand zu mir kommt und mir einen Hadith erzählen will. Ich habe diesen Hadith bereits gekannt, noch bevor seine Mutter ihn geboren hat. Noch bevor er auf der Welt war, kannte ich ihn. Aber er sagte, der gute Charakter bringt mich dann dazu, ihm zuzuhören, bis er eben fertig ist. Deswegen, lieber Bruder, wenn du wenig Geduld hast, dann soll das nicht der Grund sein, dass du deinen Bruder unterbrichst beim Reden, sondern hab Geduld und üb dich in Geduld, denn genau das ist der Moment, in dem man sich in Geduld... Das ist eine Form, das Unterbrechen einer anderen Person, eine Form von Kränkung und es gibt viele Arten von Kränkung. Jedes Mal, wenn du das Gefühl hast, wenn jemand dich kränkt und du spürst, wie dein Herz erzittert und du innerlich dich aufregst und sorgest, das ist die Form der Kränkung, die wir nicht haben wollen. Und das ist die Sünde der anderen Person, die sie dir gegenüber getan hat. Und genau das Gleiche sollst du der anderen Person gegenüber nicht machen. Einer der Methoden, jetzt haben wir die Krankheit erkannt, und zu guter Letzt möchte ich euch noch vielleicht ein, zwei Methoden mitteilen, wie man sich am besten unter Kontrolle haben kann. Eine Aufgabe, eine Möglichkeit ist es, dass man, statt dass man schaut, wie andere mit einem umgehen, dass man schaut, welche Aufgaben hat man gegenüber diesem anderen Bruder und welche davon hat man erfüllt und welche davon ist man noch dabei zu erfüllen und welche davon hat man, yani, sollte man in Zukunft erfüllen, inshallah ta'ala. Das heißt, es geht darum, wie schaut man zu den anderen Menschen. Als einmal ein Mann zu Umar ibn Abdul Aziz, war einer der Kalif der Muslime, er sagte, er ging zu Umar ibn Abdul Aziz und gab ihm einen Ratschlag, weil er war ein Führer, und er wollte ihm Ratschlag geben. Er sagte zu ihm, wenn du errettet werden möchtest am Tag der Auferstehung vor der Qual Allahs subhanahu wa ta'ala, dann betrachte die älteren Muslime als deinen Vater und den normalen Muslim als deinen Bruder und den Kleinen in der Gesellschaft betrachte ihn als dein eigenes Kind. Welchen dieser drei Personen würdest du denn gerne kränken wollen? Niemand. Deswegen, liebe Geschwister, möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch den Erfolg verleihen, dass wir uns selbst zur Rechenschaft ziehen, noch bevor Allah azza wa jalla uns zur Rechenschaft zieht. Allah sagt es subhanahu wa ta'ala und er ist gerecht. Er sagte, لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. Sinngemäß über Surat al-Najm, Vers 31, damit er diejenigen, die Schlechtes getan haben, belohne mit dem Schlechten oder mit dem, was sie getan haben, und damit er diejenigen, die Gutes getan haben, mit dem Besten belohne. Subhanallah, der Sünden macht, bekommt genau gemäß seiner Sünde zurück, aber derjenige, der Gutes gemacht hat, er bekommt nicht gemäß seiner guten Tat, sondern er bekommt das Beste überhaupt zurück. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa barik.